Lektion 44. Vier Arten kennst du schon von Dativus, Auctorus, Finalis, Commodi und Possessivus. Urheber, Zweck, Vorteil oder den der hat, bezeichnet der Dativ in der Tat.